Love and Peace and Volksmusik macht die Mädels voll verrückt. Love and Peace and Volksmusik macht die Mädels voll verrückt. Gestern hat einer Akkordeon gespielt, so ein cooles Lied, so ein guter Beat. Da kam auf einmal die Stanze angerannt und nahm mich an der Hand. Auf geht's, wir tanzen, hat sie zu mir gesagt, mich am Arm gepackt, ich war voll geschockt. Doch ich bin ehrlich, es lag wohl nicht an mir, es gab nen Grund dafür. Was wollen wir? Was wollen wir? Was wollen wir? Was wollen wir? Love and Peace and Volksmusik macht die Mädels voll verrückt. Love and Peace and Volksmusik macht die Mädels voll verrückt. Oh, alle spüren das Fieber. Oh, alle singen. Schaut auf die Uhr.